Ja, der war echt gut. Jetzt habe ich den ganzen Podcast aufgenommen, nur nicht aufgenommen. Wie doof. Ey. Ja, egal, kann ja mal passieren. Wir üben noch. Oder wie ist das? Wir, ich übe noch. Ja, heute ist das Zoom H2 gekommen. Wir haben ja einen Podcast geplant. Das Konzept steht auch. Und nächsten Mittwoch werden wir dann wohl die erste Aufnahme machen. Der ganze Podcast wird immer schwerpunktmäßig darum gehen, Gäste einzuladen. Da werden wir vor dem nächsten Podcast oder vor dem erst richtig eigentlich ersten Podcast dann auch nochmal drauf eingehen. Aber es wird natürlich auch immer wieder mal das eine oder andere dazwischen geben. Nicht oft, aber ab und zu. Genau wie diesen, der mehr so ein Übungspodcast ist. Das heißt, das H2 mal kennenlernen, das Aufnehmen mal ausprobieren und ähnliches. Ergab sich irgendwie so, oder wie gesagt, das Gerät ist heute gekommen. Und siehe da, ergibt sich auch gleich zufällig ein Thema, tatsächlich zufällig, einen sogenannten Manzi an die Wand zu klatschen. Manzi, das ist www.manzi.com, Munzee. Das habe ich selbst auch nicht gefunden, das habe ich von den Dosenfischern zu hören gekriegt und fand das Konzept wirklich äußerst interessant. Und zwar, ja, im Prinzip kann man alles machen wie beim Geocachen, auch wenn die Seite noch ein bisschen einfacher im Moment gestrickt ist. Nur es gibt keine Dose am Ende, sondern es gibt einen QR-Code. Und indem man den einscannt, beweist man sozusagen, dass man da war. Das habe ich dann auch mal auf Google Plus geschrieben. Und da war, also es ist ganz faszinierend, da kamen also richtig Reaktionen. Es scheint doch die Leute irgendwie doch zu berühren. Also gut, einer schrieb mir, muss man das haben? Nö, man muss auch kein GPS haben. Man muss eigentlich gar nichts auf der Welt haben, außer vielleicht eine Wohnhöhle und Nahrung. Aber pff, ja gut, wenn man einem das reicht, dann ist man aber auch beim Geocachen falsch. Also sorry, aber ja, das sind so Argumente, mit denen kann ich nicht wirklich viel anfangen. Das ist einfach überflüssig. Aber okay, jedem wie er denkt. Das ist ja jedem. Achso, ja, genau, ich sprach auch noch von Ausgrenzung, weil es ja nur für Apple und Google Software gibt. Es gibt und Software für Apple und Google? Wieso Google? Achso, er meint vermutlich Android. Ja, das ist natürlich ganz was schlimm, ja. Ja gut, dann ist das halt ausgegrenzt und dann bist du jetzt ausgegrenzt. Pech für dich, mein Junge. Du bist ja beim Geocachen auch ausgegrenzt, wenn du kein GPS hast. Also, sorry, kann ich nichts mit anfangen. Aber egal. Da kam dann auch noch das Argument, naja, oder die Smartphones sind ja sehr schnell alle, der Akku. Stimmt, aber auch da, also manchmal wünschte ich mir bei diesen Diskussionen so ein bisschen nochmal so 3 Minuten in sich gehen, bevor man antwortet. Passiert mir aber selber oft genug, dass ich es nicht tue. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man unbedingt mit dem Smartphone los muss. Natürlich muss ich ein Smartphone dabei haben, um den QR-Code zu scannen. Aber ich zum Beispiel gehe durchaus trotzdem mit den Koordinaten los und zwar mit meinem Oregon. Also das Problem sehe ich jetzt so nicht. Ganz im Gegenteil, ich werde mir die Manzis sogar per Hand in GSAK schmeißen und habe die dann einfach dabei. Scannen muss ich nicht mit dem Oregon oder kann ich auch nicht, sondern das mache ich dann mit dem Smartphone. Also da kann man schon eine Kombination wählen und dann funktioniert das schon. Ob das ganze Spiel was taugt oder je was wird, ja mein Gott, das weiß ich auch nicht, aber beurteilen kann ich es eigentlich nur, wenn ich es mal ausprobiert habe. Das Verstecken fand ich jetzt schon mal sehr, sehr angenehm, weil man muss nicht groß nach was für die Dose suchen, sondern einfach einen kleinen laminierten Pappzettel irgendwo ranhaften. So habe ich das heute zum Beispiel mit einem Magneten einfach unter einen so einen Lüftungsschlitz gehängt. Das schreibe ich in dem Fall sogar nochmal dazu, weil ich jetzt nicht gleich mit dem D5er beginnen will. Aber das zeigt schon, wie einfach man Final-Dosen verstecken kann. Und zwar egal, ob tief, tief, tief im Wald oder mitten in der Stadt. Und das Konzept finde ich da gar nicht so verkehrt, weil, ja, wenn ich mir die Dosen heutzutage so angucke, sind das oft genug, ja, sorry, aber mit Wasser voll gesiffte Behälter, mit Tauschmaterial, das wirklich kein, nicht mal ein Kind mehr haben will. Ich versuche immer mal Bücher, alles Mögliche reinzulegen, was so ein bisschen Wert hat. Aber ja, also ich finde, das hat eigentlich beim Geocaching sogar eher nachgelassen, der Inhalt der Dose, obwohl ich selber nichts mehr liebe als eine große Dose an sich. Aber wie gesagt, dieses Konzept finde ich nicht uninteressant. Habe es jetzt mal ausprobiert. Das heißt, es gibt jetzt mal den ersten Manzi in Hamburg. Ich habe noch 4 ausgedruckte vor mir auf dem Schreibtisch. Das heißt, demnächst wird es auch noch 4 neue in Niedersachsen und Hamburg geben. Selber kann ich leider hier noch keinen suchen. Der dichteste ist in Bremen. Das ist noch ein bisschen weit weg. Und der liegt auch noch in einem Geocache. Die Kombination finde ich jetzt auch ein bisschen, Naja, okay, warum nicht? Zum Ausprobieren vielleicht auch eine Idee. Aber ich werde die vier hier einzeln legen und einfach mal sehen, was kommt. Mein Gott, wenn das irgendwann dicht gemacht wird, die Seite, dann ist das halt Pech. Okay, das war so ein Kurzthema, über das ich mal berichten wollte. Manzi, wie gesagt, im Vordergrund stand mir jetzt eigentlich sowieso mal das Ausprobieren dieses H2 und wie die Aufnahme wird. Ich muss mich mit dem Schneiden ein bisschen beschäftigen. Und wenn ich diesen denn überhaupt veröffentliche, weiß ich noch nicht ganz genau, dann ist das nicht die Version 1 oder nicht die Nummer 1, sondern ist das wirklich mal der Testvorläufer, wie wir das auch schon beim ersten Podcast-Versuch vor einem Jahr mal gemacht haben. Und von daher ist das jetzt nicht das Konzept, was kommen wird. Also hört den eher so unter der Prämisse, da testet einer sein Gerät. Und ich hoffe mal, dass wir in ein, zwei Wochen den ersten Podcast im Kasten haben, dass wir den schneiden können und den dann bereitstellen. Ja, ansonsten war es früher so, ist heute so, wird es auch in Zukunft so bleiben, kann ich nur sagen, raus cashen.